Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht bei uns und heute Nacht heißt unser Thema verwirklichte Träume. Und ich möchte natürlich folglich sehr gerne mit euch über eure Träume reden, die ihr euch verwirklicht habt. Große Träume oder vielleicht einen großen Traum, den ihr euch verwirklicht habt. Das kann etwas Berufliches sein, das ihr erreicht habt. Oder vielleicht habt ihr eine spektakuläre Reise gemacht oder ihr habt euch materiell einen Traum erfüllt. Vielleicht ein Haus gekauft oder ein Auto gekauft, was ihr euch schon immer gewünscht habt. Oder ein Bötchen oder ein Boot, was auch immer. Oder vielleicht hat sich ein ganz großer Liebestraum erfüllt, den ihr lange schon hattet und der bisher nicht so geklappt hat. Also, verwirklichte Träume. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Die Telefonnummer wie immer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Matthias und Matthias ist 43. Hallo Matthias. Guten Abend oder besser gesagt guten Morgen. Ja, guten Morgen Matthias. Verwirklichte Träume, was für einen Traum hast du dir verwirklicht? Bei uns geht es um uns beide, also meine Frau und ich. Mhm. Wir haben uns einen Traum verwirklicht, der im Grunde genommen auch so das Stützkorsett unserer Ehe ist, nämlich mit dem Rucksack und nur mit dem, was wir auf dem Leibe haben und vielleicht noch eine abgewetzte Kreditkarte in der Tasche, in die entlegensten Gebiete der Welt zu fahren. Mhm. Und wir waren mit dem Rucksack in Kambodscha, wow. Da wo die Minen liegen, natürlich auch in den touristischen Zentren, Angkor Wat und so weiter, aber ja. Auch da, wo man noch die Spuren des furchtbaren Krieges sieht. Wir waren in der Wüste Gobi, haben 8 Tage mit Mongolen dort in Jurten und in einfachen Zelten übernachtet und nachts die Wölfe heulen hören, was unglaublich toll ist. Also ich glaube, Wüste Gobi ist eigentlich somit das Schönste, was wir so erlebt haben. Ja, das muss faszinierend sein. Und zwar wegen des Sternenhimmels. Ja. Nicht so ein Sternenhimmel über der Wüste, das gibt's hier gar nicht mehr. Also das ist klar, wir haben, Industrie und nachts Lichter und so weiter, das können wir nicht, aber wenn man da nochmal hingeht, da erlebt man Sternenhimmel. Wie lange war es? Aber wir waren auch, und das interessiert mich auch historisch besonders, wir haben Gesamtmittelamerika bereist, und zwar auf den Spuren der Mayas, Azteken, Tolteken und Olmeken, sind also da mit unserem Rucksack auch wirklich hinein in die tiefsten Regenwälder. Und auf unserer Hochzeitsreise, das war 2004, 2005, haben wir auch unser eigenes Stück Regenwald besucht. Denn wir sind in einem Verein, in einem gemeinnützigen, der kauft Regenwälder. Da geben wir gern unser Geld hin und dann haben wir das Stück Regenwald besucht. Und das gibt es dann tatsächlich, das ist so grundbuchmäßig irgendwie festgehalten und man kann sagen, dieses Stück gehört uns jetzt. So ist es. Das das ist das Grundbuch von Costa Rica. Also ja. Das ist also richtig, da arbeiten wir auch mit Notaren zusammen und das gehört dann dem Verein. Also jetzt nicht uns, also da stehen jetzt nicht wir beide drin, aber eben der Verein. Und wir haben es ja mitgekriegt, wie dafür Geld gesammelt wurde damals und wie gekämpft wurde. Und wir brauchen noch 100 und wir brauchen noch ein bisschen und dafür. Und dann können wir den Nachbarn überzeugen, dass er da nicht Holzeinschlag macht. Und darum geht es ja, nicht die Holzfäller zu verhindern. Ja. Wie groß ist euer Stück Regenwald? Kann ich dir nicht genau sagen, mehrere Hektar. Ja. Aber wenn man es zu Fuß durchquert, dann ist es ungefähr so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen, weil man durch diesen Schlamm einfach nicht durchkommt. Es ist ja unglaublich schwer, das haben wir alle völlig vergessen, wie schwer es ist, sich durch Schlamm vorwärts zu bewegen. Also durch ständig, vorher heißt der Regenwald, zu Recht, durch ständig durchnässten Untergrund. Aber was du erzählst, das sind ja eine ganze Menge verwirklichte Träume. Ihr habt ja dann quasi, also nicht die ganze Welt, aber große Teile der Welt schon auf diese sehr ungewöhnliche Weise bereist. So ist es. Ja. Wie lange seid ihr denn jeweils so ungefähr unterwegs immer? Ja, das längste war 6 Wochen. Nun ist es also, ist nämlich so, meistens ist es auch kürzer dann, nicht 4 Wochen, auch nur 3 Wochen. Wir haben ganz bürgerliche Berufe. Also wir arbeiten hier und. Also meine Frau ist in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, leitet dort einen sozialen Sektor. Ja. Und ich bin freiberuflicher Rechtsanwalt. Ach so. Und das muss man sich halt so ein bisschen irgendwie dann auch abknapsen. Machen aber alle mit, da wir ja DIA-Vorträge halten. Hinterher kommen dann auch immer die Mandanten gerne sagen, Mensch, aber wieder toll, was ihr da gemacht habt. Man kann denen das, ich will mal das blöde Wort verwenden, verkaufen. Man kann denen das klar machen, dass man eben mal 4 Wochen im Jahr einfach nicht da ist. Schluss aus, da muss dann eben mal der Vertreter herhalten. Da ist keiner böse. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Kinder habt, oder doch? Leider nicht. Nee, leider nicht. Dann wäre es vielleicht ein bisschen komplizierter. Wäre es. Für 5 Jahre erstmal. Und dann kann man die hinten draufschneiden, die Indianer in Peru machen und trotzdem durch die Alpen. Das ist ja toll. Einfach nur mit dem Rucksack. Ein bisschen Geld dabei, eine Kreditkarte, sagst du, die ist schon dabei. Und dann in die entlegensten Gebiete zu gehen. Kambodscha, habe ich überhaupt keine Ahnung von, stelle ich mir sehr faszinierend vor, aber auch gefährlich, weil man nicht weiß, wo man überall hingehen kann, wo man nicht hingehen kann. Was war so, wenn du die Reisen Revue passieren lässt, die ihr bisher gemacht habt? Zunächst mal das Schwierigste, die schwierigste Situation. Ja, dazu muss ich eigentlich bald sagen, es gibt keine schwierigen Situationen. Also wir stellen uns das immer so vor, dass das alles furchtbar schwierig ist. Das Schwierigste war bald noch, wir sind über Russland in die Mongolei eingereist und dann diese blöden Formalien zu erfüllen. Ganz ehrlich, das Menschliche manchmal, der menschliche Hinderungsgrund und die Abzockerei für Visa und so weiter, das ist manchmal schwieriger als alles andere. Seid ihr nie irgendwann überfallen worden oder? Nein. Niemals? Das ist ja auch eine tolle Erfahrung. Ne, man denkt immer so, die ganzen Gebiete, sehr gefährlich alles. Die rauben mir den Rucksack und die Kreditkarte weg. Aber ihr habt gute Erfahrungen gemacht mit den Leuten, mit den Menschen. Ja, und zwar egal wo, egal in welcher Sprache. Also wir sprechen, Gott sei Dank, durch unsere Ehe. Wir sind ein deutsch-deutsches Paar. Also das heißt, ich bringe schon mal Englisch mit rein, sie bringt schon mal Russisch mit rein. Ja. Beide haben wir zusammen Spanisch gelernt und Französisch kann ich auch. Man kommt um die Welt. Ja. Mit diesen Sprachen. Du hast gerade eure Berufe genannt, ihr seid hier ja gut situierte Leute und erlebt dann ja auch den absoluten Kulturbruch. Das ist ja eine ganz andere Welt, in die ihr dann eintaucht. Wie ist das für dich, dann ohne diesen zivilisatorischen Annehmlichkeiten, denen wir so ausgesetzt sind, dann auskommen zu müssen? Ich möchte fast sagen, darum geht es manchmal sogar ein bisschen. Das ist bereinigend und erdend. Also das kann ich nicht anders sagen. Es hilft einem einerseits, die Kostbarkeit zu erkennen dessen, was man hier erarbeitet hat. Mhm. Und zum anderen hilft es auch, hier ganz ohne irgendwelchen Luxus und Prunk auszukommen. Also man wird bescheiden. Schon recht gut, aber wir leben nur kleinen Doppelhaushälfte. Wir fahren keine bekannten Automarken. Fahren wir neue Autos und auch innen super ausgestattet. Ja. Aber von außen sind das Franzosen, wo jeder sagt, oh Gott, willst du mit dir, bei dem läuft die Kanzlei wohl nicht oder wie. Und solche Dinge, also wir erden uns auch über diese Reisen. Und wenn man solche großen Naturerlebnisse hat, wie du es gerade von der Wüste Gobi beschrieben hast, wenn du den Sternenhimmel vor Augen hast, ich habe das so in meinem Leben erfahren, wenn ich unterwegs war irgendwo. Das hinterlässt ja Spuren, solche tiefen Erlebnisse. Kannst du da etwas erzählen, wie das bei dir ist? Es hinterlässt Spuren. Ja, im Moment stehe ich da so ein bisschen auf dem Schlauch. Kannst du noch anders fragen, was du genau meinst? Naja, ich meine, wenn man solche sehr besonderen Dinge erlebt, fernab der Heimat, sieht man das Leben oder siehst du dein Leben dann auch anders, als du es hier siehst? Ja, völlig. Ja, das haue ich jetzt auch nochmal in den Begriff Erdung, den ich da gerade so angebracht habe. Ja, ich kam zurück und ich habe im Übrigen auch, ich war früher auch in derselben Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in der meine Frau heute noch ist, angestellt und war im Grunde genommen in so einer Karrieremühle drin, wollte da Partner werden und alles Mögliche. Und insbesondere nach der Reise in Kambodscha, wo man auf der Straße gepinkelt hat, ich sag das jetzt mal als wichtiges Beispiel, auf der Straße gepinkelt hat, weil die Leute gesagt haben, geh niemals nach dem Monsun hinter einen Busch zum Pinkeln, denn da könnte die Landmine schon wieder hochgespült sein, die seit 2 Jahren so tief im Schlamm war, dass sie keiner an der Stelle gefunden hat und dann findest du sie, die explodiert, während du pinkelst. Man bekämpft also seine Scham und pinkelt auf offener Straße, das sind natürlich auch mehr so festgetretene Wege, damit man nicht dorthin geht, wo übrigens heute ja leider immer noch die Kinder oder eben die Tiere dann beim Spielen oder die Tiere einfach in ihrem normalen Lebensweg dann diese immer noch 6 Millionen geschätzten 6 Millionen vorhandenen Schützenminen da finden. Ja. Und als ich dann zurückkam, war mir meine Karriere scheißegal. Ich wollte gerade sagen, ich bin damals also ausgebrochen, habe gesagt, weißt du was, das interessiert mich ja alles gar nicht mehr. Natürlich muss ich für meinen Lebensunterhalt arbeiten. Aber diese Wurst, die ihr mir ständig vor die Nase haltet, wonach ich schnappe, und wenn ich sie habe, wird die nächste Wurst hingehalten, jetzt musst du noch mehr und noch schneller und noch besser. Und ich wollte gerade den Begriff nicht benutzen, aber ich glaube, ich sage ihn doch mal, man wird demütiger durch solche Eindrücke. So ist es. Ja. Absolut. So. Da finde ich nichts Schlimmes dran. Ja. Da finde ich nichts Schlimmes dran. Ja. Und ich kann das, also ich habe da gerade ja auch mit deiner, wie heißt es, Vorsprechern, also die jetzt zurückgerufen haben und drüber gesprochen. Ja. Ich kann Demut empfinden im Kölner Dom, der ist ja nicht weit von dir weg. Ja, genau. Ich finde dieses Bauwerk enorm und dieses Bauwerk spricht mich auch an. Ich bin nicht katholisch, aber ich habe noch mehr Demut empfunden und wirkliche Demut vor den Urwaldriesen an der Grenze von Costa Rica nach Panama. 80 Meter hohe Bäume, 80 Meter hohe Bäume. Und vor diesen vom Urwald verschlungenen Pyramiden, die die Mayas gebaut haben. Ja. Meinetwegen in Honduras oder oben in Mexiko oder in Tikal ist ja auch touristisch schon erschlossen. Also gibt aber auch noch welche, die stehen einfach da so rum mitten im Urwald. Also du kitzelst gerade eine große Sehnsucht in mir hervor, vielleicht so etwas auch mal zu machen. Man kommt ja dann schon fast jetzt ins Träumen oder Schwärmen. Was ist das nächste Ziel, was ihr euch vorgenommen habt? Das nächste Ziel ist entweder Bolivien oder Kolumbien. In beiden Ländern gilt es, ein Kinderheim mit aufzubauen für Waisenkinder. Meine Frau wird das länger machen, halb beruflich, also ihre Arbeitgeber unterstützt das. Ja. Wird dafür freigestellt, kriegt sogar noch ein bisschen kleines Grundgehalt. Aber das ist nicht, sie muss schon eigenes da reinbuttern. Das macht aber nichts. Wir haben ja nicht. Und wir möchten weitergeben, wir möchten was abgeben. Und wenn sie da schon ist und einige Zeit, dann werde ich hier meinen kleinen Laden auch mal zumachen und für 3-4 Wochen dazustoßen und mir das mal angucken. Ich merke schon, das ist jetzt nicht nur die reine Reiseerfahrung, sondern eben, wenn man das verknüpfen kann mit auch noch anständigen und gescheiten Dingen, die man dort unten tun kann, ist es das Optimalste, glaube ich. Das ist optimal, ja. Haben wir auch immer gemacht. In Kambodscha hatten wir dann eine Zeit lang ein Patenkind und zwar nicht über eine Organisation, sondern ein Mädchen, das wir in einer Kneipe als Bedienung kennengelernt haben. Nicht? Und dieses kleine Mädchen, die war damals 17, hieß Wesner, war unglaublich freundlich, sprach auch einigermaßen gut Englisch. Das ist nicht so einfach in Kambodscha. Und die hat uns erzählt, dass sie die einzige Verdienerin einer 8-köpfigen Familie ist. Mit 17. Nebenbei ging sie noch morgens zur Schule, ist nachmittags dann in dieses Restaurant gegangen, hat gearbeitet und ist dann eben nachts nach Hause, hat ein bisschen geschlafen, hat noch ihre Klamotten gerichtet, gebügelt und so weiter und so fort und ist dann wieder zur Schule. Und wir waren gerade da sagte sie uns, und auch das ist mal bezeichnend, das müssen wir uns hier bitte auch mal klar machen, liebe Gewerkschaften und so weiter. Sie sagte zu uns, tomorrow is my day off, morgen ist mein freier Tag, da kann ich mit euch mal zum Fluss runtergehen, zum Mekong. Und später haben wir rausgekriegt, My Day Off heißt, es war der einzige im Monat. Nicht von wegen jede Woche einen Day Off oder jede Woche Wochenende. Sie hatte einen Day Off im Monat. Ich glaube schon, wenn man sowas erlebt hat, hautnah erlebt hat, dass einem dann viele Wichtigkeiten, die einem selbst wichtig waren, hier in unserer Zivilisation, sehr albern vorkommen, wenn man dann zu Hause ist. Ja. Mensch, und Matthias, es vergeht einem auch gründlich das Jammern und Meckern. Ja. Das finde ich auch gut. Matthias, mit dir könnte ich eine ganze Stunde noch reden. Sehr interessant, tolle Sache, was ihr da macht. Und vielleicht unterhalten wir uns irgendwann nochmal, wenn ihr was Neues erlebt habt. Ja, oder wir können uns ja mal ein Mail schicken. Also deine Vorredaktion kennt ja mein E-Mail. Sehr gerne. Wir können gerne außerhalb dessen mal mailen und uns austauschen. Also sehr gerne. Kein Problem. Schönen Gruß an deine Frau. Ich schätze dich nämlich sehr und du machst auch eine fantastische Sendung. Ich danke dir sehr herzlich. Ja. Matthias, alles Gute und schöne Grüße an deine Frau. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt verwirklichte Träume und ich möchte gerne mit euch eben genau darüber sprechen, welchen Traum, großen Traum, ach, vielleicht muss es ja gar nicht so ein ganz großer Traum sein, aber etwas, was ihr euch schon früher lange erträumt habt oder eine lange Zeit erträumt habt, Was ist Wirklichkeit geworden? Das kann eine Reise sein, wie wir es gerade gehört haben. Das kann etwas Materielles sein. Das kann auch eine Liebesangelegenheit sein. Wie auch immer. Verwirklichte Träume 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, sage ich, zu Helmut. Und der ist 50 Jahre alt. Hallo Helmut. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich habe ein ganz anderes Thema. Ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich bin eigentlich von meiner Jugend an immer schon großer Film- und Kino-Fan gewesen. Ja. Und gut, wenn man ganz jung ist, da guckt man natürlich auch, wie gesagt, die harmloseren Filme, so wie Winnetou und so, ne? Mhm. Und 1973 fing ja bei uns die große Eastern-Welle an. Ja. Also die Kung-Fu-Filme und so, du weißt, was ich meine? Ja, ja, klar, ja, ja. Und das hat mich ja total fasziniert. Nicht, weil da jetzt besonders brutal vorgegangen wurde, sondern erstmal so die Kostüme und eine ganz andere Mentalität, weil chinesische Filme kannte man ja gar nicht. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, das fasziniert mich total. Ja. Und habe auch dann ein Faible dafür gehabt, die Leute auseinanderzuhalten und auch die Namen zu behalten. Was sehr schwer ist. Was ja sehr schwer ist, genau. Ne? Ja. Und das wurde richtig zum Hobby. Das heißt, ich habe dann auch Informationen gesammelt, habe fast alle Filme gesehen, die gingen. Ich habe da wirklich teilweise sogar weitere Reisen auf mich genommen. Damals gab es ja noch viel mehr Kinos, wo man hinfahren konnte. Ja. Und mit Video gab es ja noch gar nicht. Man musste den Film im Kino sehen und war danach war er weg. Ne? Mhm. Und habe dann 1976 auch meinen ersten Club aufgemacht. Mhm. Mit Informationen, habe mich dann mit anderen Leuten ausgetauscht und so weiter. Ein Eastern Club. Eastern Club, genau. Ja. Nannte sich damals Eastern Information of Germany. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die jetzt zuhören, die das noch wissen. Ja. Und habe dann auch schon nebenbei mal mehr so sporadisch auch nochmal für Verlage geschrieben, weil die hatten ja alle keine Ahnung davon. Mhm. Zum Beispiel Bastal Verlag habe ich damals, da gab es mal so Kung Fu Comic, die hat so eine Filmseite, da habe ich auch da mal was gemacht. So, und aus dieser Leidenschaft ist jetzt ein Traum erwachsen, den du dir verwirklicht hast. Das kommt jetzt. Ich wollte natürlich damals auch immer schon, ich muss mal nach Hongkong. Ne? Ah, ja. Meine Eltern natürlich, ich war 16, 17, nehmen wir du nach Hongkong. Mhm. Erstmal von dem Preis her, die wollten mich natürlich nicht gehen lassen. Mhm. Klar. Und dann hat sie das nachher so ein bisschen erstmal zerschlagen, dass ich das erstmal so ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Mhm. Die Filmleidenschaft war weiter da, aber ich habe damals meine zukünftige Frau kennengelernt, wie das dann so geht. Ne? Mhm. Und ich habe immer auch in den 80ern so ein bisschen nebenbei immer noch dafür geschrieben, für verschiedene Sachen. Welcher Traum war es dann, den du dir erfüllt hast? Ja, ich wollte eigentlich immer nach Hongkong und eigentlich mal die Leute persönlich kennenlernen. Ach so. Ja, man hat ja so seine Stars. Und die lebten damals in Hongkong? War das die lebten so? In Hongkong, die haben da auch noch gearbeitet. Ah, ja. Ne? So, und dann bist du nach Hongkong gefahren? Ich wollte immer nach Hongkong. Und wie gesagt, war natürlich der Ziel, nicht nur Hongkong zu sehen, sondern auch die Studios. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich kenne ja nicht nur die Hauptdarsteller, ich kenne auch... War es nicht so spannend? Warst du in Hongkong? Ich war in Hongkong, ja. Und ich sag mal, wie ich dazu gekommen ist. Ja, erzähl. Mal nach Hongkong fliegen kann man jederzeit irgendwann, wenn man das Geld dafür hat. Ja. So, dann hat sich das dadurch durch meine Schreiberei ergeben, dass ich habe ja auch alle Hefte gesammelt, wo ich was veröffentlicht hatte. Mhm. Und habe die dann auch immer so durchgeschaut. Und da war eine Anzeige drin, von einem Kung-Fu-Lehrer, der hat in Karlsruhe Sonderlehrgänge gegeben. Mhm. Da war ein Chineser, Chiu Chi Ling. Mhm. Da wusste ich, Moment, den kenne ich. Das ist so heißt auch ein Nebendarsteller aus Hongkong. Hab ich da angerufen, ob die identisch sind. Mhm. Ja, das ist der. Der kommt extra aus Hongkong, gibt hier 2 Tage Lehrgänge. Ah, ja. Darf ich mal vorbeikommen, habe ich gefragt. Ja, ja klar, ne? Aha. Bin ich runtergefahren. Wie alt warst du da? Bitte? Wie alt warst du da? Das war 1988, da war ich 29. Ah ja. Und bin da runtergefahren und der war super in Ordnung. Ich habe gedacht, ich rede jetzt mal eine halbe Stunde mit dem und dann fährst du wieder. Mhm. Nee, wir haben 3 Stunden gesessen, gequatscht, wir haben noch Fotos gemacht. Mhm. Und das ging so weit, dass ich ihn anders, ja, so 89 zu mir eingeladen habe nach Hause. Ja. Und er kam dann auch und meinte, ich müsste mal unbedingt nach Hongkong kommen. Ah. Und Hongkong ist, das weiß ich heute, ein Dorf irgendwie. Also da warst du so im Alter von gut 30 Jahren in Hongkong. Richtig, da bin ich dann mit ein paar Bekannten noch, also die auch Filmfreaks sind in die Richtung. Und hast du denn da auch Stars und Studios kennengelernt und getroffen? Genau, und das war eigentlich, das war sogar, wie gesagt, vor 20 Jahren, am 7. Oktober bin ich geflogen. Ah. Das ist fast genau 20 Jahre her. Ja. Und ich habe gedacht, na gut, da gehst du mal zum Studio rein, da lässt er dich rein. Ja. Das ging sofort so richtig los. Wer war denn, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Filmen, wer war denn da damals so der größte Star? In der Zeit war das schon wieder ein Abflauen. Da war schon eigentlich Jackie Chan war schon ziemlich angesagt. Hast du den kennengelernt? Den habe ich auch kennengelernt. Den hast du kennengelernt. Da sag ich dir auch noch was zu. Ja. Wie gesagt, das ging da erstmal riesig los. Ich habe gedacht, du siehst vielleicht mal irgendwo, was weiß ich, ein paar Studios, ein paar Kulissen und so. Ja. Nee, dann hat er mich da richtig reingebracht. Mhm. Am dritten Tag war sofort irgendwo eine Party, da rannten nur Filmstars rum. Ne? Wir waren die einzigen Europäer. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, da bin ich ganz stolz drauf, Ich habe noch mit dem Regisseur der ersten beiden Bruce Lee-Filme, der lebte damals noch, mit dem habe ich mich noch Fotos machen lassen, mich kurz mit dem unterhalten. Ich habe natürlich erstmal unheimliche Berührungsängste gehabt. Erstmal fremde Sprache. Das ist doch klar. Und da war ich ja gar nicht dran gewohnt, ne? Aber dennoch muss das ja für dich ein Wahnsinn gewesen sein, wenn du so ein großer Fan von diesen Produktionen warst und dann plötzlich vor Ort bist, siehst, wo die gemacht werden und dann auch noch mit den Regisseuren und Stars zu sprechen. Wie lange warst du denn da? Drei Wochen. Ich wurde eigentlich, war das auch so als halber Urlaub geplant. Ja. Bin ich nicht zugekommen. Ich meine, der war natürlich im Mieter ganz toll. Ich habe aber in den drei Wochen, also 20 Tage war ich da, ne? Mhm. Ungefähr 30 Termine gehabt mit irgendwelchen Prominenten. Toll. Und wie gesagt, es gibt ja auch eins und andere. Das heißt, wenn man irgendwo hinkommt, und gerade so Leute, die nicht so Superstars sind, genau. Die sind ja immer sehr dankbar, wenn man mit ihnen mal redet. Ja, klar, ja, sicher. Und ja. Wenn ich dann zum Beispiel, ich habe dann eine Schauspielerin... Und man erfährt dann viel auch von den Leuten. Richtig, ich habe eine Schauspielerin getroffen, die kannte ich natürlich. Und da habe ich mal gefragt, was ihr Bruder macht. Mhm. Der war auch im Filmbusiness, aber der hat mal so drei Filme gedreht, der war nie ein Star. Mhm. Da hat sie sich so drüber gefreut, dass sie mich gleich wieder für was anderes eingeladen. Und das geht halt immer so weiter, weil die sind also unheimlich freundlich auch. Wie lange bist du denn danach noch so ein Eastern-Fan geblieben nach diesem Besuch? Bin ich eigentlich bis heute. Bist du bis heute noch? Wir haben immer noch so einen harten Kern. Ja. Die Leute immer so ein bisschen aufrecht halten. Ne? Gibt's diese Genre überhaupt heute noch? Ja, ich sag mal so, diese neueren Sachen, die da so gedreht werden in Hongkong, das ist nicht mehr so ganz meine Richtung. Ja. Wir sind mehr so die Klassiker-Fans. Also ich sag mal so 60er, 70er Jahre, Anfang 80er noch. Ja, ja. Da gibt's auch verschiedene Richtungen, kommt auf die Studios an. Ne? Ja. Und also auch wenn das nicht so meine Welt ist, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das ein wahnsinniges Erlebnis ist und ein wirklich verwirklichter Traum, wenn man dann vor Ort... im Zentrum des Geschehens ist. Ich war auch bei Golden Harvest Studios, das ist das Studio, wo früher Bruce Lee gedreht hat. Mhm, und da stehst du vor diesem Eingang, der immer noch der gleiche ist, und da stehst du da und denkst, ja, da wolltest du immer mal hin, ne? Mhm, genau. Und dann gehst du da durch, du darfst da rein, ja. Und wirst auch noch freundlich empfangen, da bin ich ja ganz toll dabei. Ja. Und ich habe dann, wie gesagt, Jackie Chan, der war damals schon sehr beschäftigt. Ja. Ich habe natürlich gesagt, gut, wenn du den treffen kannst, warum nicht, ne? Ja. Und habe dann versucht, mit dem Manager einen Termin zu machen, das ging natürlich erstmal schief. Ja. Und dann habe ich es wirklich geschafft, als erster Deutschsprachiger, ich bin ja kein Profi, ich habe ja nur nebenbei geschrieben, ein einstündiges Interview mit dem zu machen. Wahnsinn, kriegen. Gratulation. Das war nach zwei Wochen. Und was halt besonders schön war, mein Lieblingsstar, das war nicht Jackie Chan, die sind alle nett, ne? Ja. Auch wenn ich sagen, David Chiang, das wird dir wahrscheinlich ganz gar nichts sagen. Nee, gar nichts, überhaupt nicht. Den wollte ich natürlich unbedingt treffen. Das hat dann drei Tage vor Abflug, hat dann noch geklappt. Also ich merke ja jetzt noch deine Begeisterung, wenn du daran zurückdenkst. Was aber auch sehr verständlich ist. Also eine tolle Sache. Helmut war in Hongkong und hat seine Stars aus der Eastern-Szene. Richtig, ich war danach noch zwar. Also ich war dann 91 und 93 auch nochmal da. Ja. Und da war es zwar nicht mehr ganz so massiv, aber da hatte man dann schon irgendwo so ein bisschen die Eintrittskarte. Da warst du schon Profi. 93, da bin ich ganz stolz drauf. Da war ich exklusiv bei Dreharbeiten an einem Tag. Ja. Bei Jackie Chan in Golden Harvest Studios für Drunken Master 2. Da waren wir also ganz alleine. Verwirklichte Träume über alles. Über eine ganze Menge von Träumen. Das war richtig toll. Und jetzt am Wochenende bin ich unten in Frankfurt bei einem von meinen Kumpels. Ja. Das ist wieder der harte Kern, trifft sich mal wieder. Jetzt danke ich dir, dass du uns das erzählt hast. Und alles klar. Wir spüren deine Begeisterung und können es alle nachvollziehen. Gut, schön. Alles Gute. Ich danke. Tschüss, Helmut. Tschüss. Ciao. Der Helmut, der war ja gar nicht mehr zu bremsen. 0800 220 5050. Verwirklichte Träume. Das ist unser Thema. Welchen Traum habt ihr euch verwirklicht? Eine Sache, die ihr euch schon lange gewünscht habt und jetzt ist es soweit oder es war von der Weile vielleicht soweit. Erzählt's mir, wenn ihr das gerne wollt. 0800 220 5050. Sophia, 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sophia. Ja, was ist dein Traum, den du dir erfüllt hast? Ja, also ich habe mir erfüllt, dass ich endlich Medizin studieren kann. Dass du endlich Medizin studieren kannst? Ja, und zwar war das so, dass ich in Deutschland Abitur gemacht habe. Mhm. Und um in Deutschland Medizin anfangen zu können, braucht man ja einen Schnitt von 1,1, 1,2. Mhm. Und den hatte ich nicht. Ich hatte auch ein gutes Abi, aber jedenfalls hat es dafür nicht gereicht. Mhm. Und nun hatte ich das Glück, dass ich auf meinem Gymnasium hatte ich noch ein französisches Abi gemacht. Mhm. Also parallel zum Deutschen. Mhm. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, nach Frankreich zu gehen und dort Medizin anzufangen. Und das wird jetzt so sein, bald? Ja, das war vor zwei Jahren. Also ich bin vor zwei Jahren ausgezogen, also von zu Hause und aus Deutschland nach Südfrankreich gezogen. Ja. Und habe dann das erste Jahr angefangen in Frankreich hier. Ja. So, du rufst jetzt aus Frankreich auch an? Genau. Ja. Mhm. Ja. Also das ist, man kann da auch direkt anfangen. Mensch, hör mal, du hast vor zwei Jahren angefangen. Ja. Dann bist du aber eine junge Medizinstudentin mit 19 Jahren. Ja, aber ja, gut, also mit 19 macht man ja eigentlich so sein Abi und danach kann man eigentlich direkt auch anfangen, wenn man gute Noten hat. Ich bin immer so ganz erschrocken, weil ich kenne das immer so, dass man irgendwie eine Weile noch was anders macht oder die Jungs machen Bundeswehr oder Zivildienst und dann ist man schon ein bisschen älter. Na gut, du hast mit 19 dann angefangen, warum auch nicht? Ja, genau. Ja, und das ist halt so, in Frankreich kann man direkt anfangen, also jeder kann sich einschreiben und direkt loslegen. Ja. Nur nach dem ersten Jahr wird sozusagen ausgesiebt, das heißt nur 15% kommen weiter ins zweite Jahr. Mhm. Und ab da kann man eigentlich erst sagen, dass man mit dem Medizinstudium richtig anfängt. Und so ist es jetzt bei dir? So ist es jetzt bei mir. Also vor 2 Jahren habe ich angefangen und ich musste das erste Jahr auch einmal wiederholen, weil ich nicht unter den besten 200 war. Aber jetzt bist du nicht ausgesiebt worden? Genau. Und du kannst weitermachen? Genau. Das ist ja super. Ja. Das ist ja wirklich toll. Wo lebst du denn genau in Frankreich? In Südfrankreich, direkt am Meer eigentlich. Mann, du machst es neidisch. In Südfrankreich im Meer, tolles Studium, 21 Jahre alt, ist doch ein Traum letztendlich. Ja, eben, genau, deswegen. Bist du irgendwie binational? Sind deine Eltern halb Franzosen, halb Deutsche, oder? Nein, also ich bin Deutsche, also ich habe keine Franzosen in meiner Familie. Mhm. Also es hat sich das so ergeben, dass du ein französisches Abitur gemacht hast, aus Liebe zur Sprache und zur Kultur. Ja, genau. Ja. Ja. Was ist dein Ziel? Was möchtest du als Medizinerin mal genau machen? In welchem Fachbereich möchtest du gehen? Ja, also früher wollte ich mal Chirurgin werden. Sehr anstrengend. Aber ja, genau. Und jetzt bin ich mir allerdings noch nicht sicher. Also es ist halt so, dass man ab dem dritten Jahr, also ab dem nächsten Jahr für mich, also jeden Tag morgens in der Woche im Krankenhaus arbeitet, in verschiedenen Bereichen. Was auch sehr gut ist, finde ich. Ja, genau. Ja. Das heißt also, einmal bin ich eben in der Chirurgie oder einmal in der Psychiatrie auch so. Und ich würde einfach gern abwarten, bis ich sozusagen alles gemacht habe und danach auswählen, was mir am besten gefällt. Ist das in Frankreich genauso wie hier, dass man erstmal allgemein das Studium durchziehen muss und dann sich für einen Facharzt entscheidet? Ja, genau. Nach 6 Jahren gibt es nochmal eine Prüfung. Das ist auch anders als in Deutschland. Also es werden alle Studenten, die in Frankreich im 6. Jahr sind, werden geprüft, also dieses Staatsexamen. Mhm. Und dann wird eine Rangliste aufgestellt und nach der Rangliste darf halt derjenige, der als erstes ist, darf dann seine Spezialität wählen. Ach so. Und ja, da muss man halt auch wieder richtig gut sein, um dann irgendwie sowas wie Chirurgie zu bekommen und so. Würdest du denn sagen, dass das Studium der Medizin in Frankreich schwieriger und strenger ist als in Deutschland? Oder kann man das nicht so allgemein sagen? Das kann man erstmal nicht so gut vergleichen. Aber wenn man es vergleichen wollen würde, dann würde ich das an dem Modellstudiengang vergleichen, der gerade in Deutschland auch neu aufkommt. Mhm. Sodass man auch die Klinik schon in den ersten Jahren im Studium integriert. Ja. Also das ist ein super Pluspunkt eigentlich. Kannst du für dich so deine Begeisterung erklären, warum du dich dann so auch so jung und so klar für Medizin interessiert hast und dann sogar dafür ins Ausland gegangen bist? Ich wollte das eigentlich schon immer machen. Mhm. Und ich konnte mir auch gar keinen anderen Beruf so vorstellen. Also ich wusste dann, also beim Abi habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, weil ich natürlich nicht die Noten hatte, was ich halt eventuell sonst noch machen wollen würde. Aber mir ist einfach nichts eingefallen. Die Leidenschaft war einfach da, das Interesse war da. Habe ich mich dann hier eingeschrieben. Ja. Wie ist denn das Wetter bei euch in Südfrankreich da? Am Meer zurzeit. Ja, also heute war es so 29 Grad. Du musst doch wahrscheinlich von deinen alten Freunden total beneidet werden, ne? Wie und wo du da lebst. Permanent Urlaub, in einer Urlaubsregion zu arbeiten. Ja, gut, aber... Nein, ist mir schon klar, dass du da keinen Urlaub machst. Also, genau. Das ist schon klar, aber die Freizeit, die du hast, kannst du natürlich dann wie ein Urlauber verbringen. Ne? So kann man ja, das ja vielleicht sagen. Ja, das stimmt schon. Und hast du auch schon genügend Freunde gefunden in deiner neuen Heimat, sage ich jetzt mal? Ja, also jetzt, wo wir jetzt im zweiten Jahr nur noch 70 von über 1000 sind, findet man da schnell Freunde. Und nur noch 70 von über 1000, das ist ja schon. Ja, also insgesamt sind wir, die einen Platz bekommen haben, waren 215 von 1700. Boah, dann kann man ja wirklich nur noch mal gratulieren, dass du es geschafft hast. Dankeschön. Tolle Sache. Manchmal ein bisschen Heimweh nach Deutschland? Ja. Ja, das schon. Klar, ja, woher, ich vor allem. Woher kommst du denn aus Deutschland? Aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet, aus unserer, ja, hier um die Ecke. Ja, genau. Ah, ja, ja. Naja, so weit ist es ja nicht und dann kann man ja dann doch öfter mal zu Besuch kommen. Ja, vor allem gibt es eine gute Fluglinie, die ganz praktisch liegt. Also. Ah ja, die direkt dann das alles, ja, verbindet. Sophia, das war sehr interessant und schön, dass das so geklappt hat bei dir. Ja, danke. Streng dich an, werde eine tolle Ärztin. Das ist ein wichtiger Beruf und das ist ein sehr guter Beruf, finde ich. Ja, danke schön. Alles Liebe. Schöne Grüße aus Südfrankreich. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Stefan, 40, guten Morgen. Hallo Stefan. Hi, guten Morgen Domian, beziehungsweise guten Abend. Ja, hallo Stefan. Wir reden über deinen Traum, den du dir erfüllt hast. Ja, ich habe mir einen Traum erfüllt. Es hat jetzt auch lange gedauert. Ich kann wieder laufen. Ich bin im Juni 2007 beidseitig Unterschenkel amputiert worden. Ja, warum? Und ich habe mir ein Bakterium angefangen. Was war, wo, weiß man nicht. Was es war, weiß man auch nicht. Und war vorher in Frankreich und es wurde dann vermutet, ein Sektenstich in Spanien, ich war in Spanien vorher und es wurde vermutet, ein Sektenstich, aber ja, man weiß es nicht, weil dieses Bakterium hat den Nährboden im Labor auch nie angenommen, man konnte nie rausfinden, was es war. Und beide Unterschenkel waren betroffen? Mussten dann beide amputiert werden, weil das Bakterium dadurch ist verursacht worden, dass mein Blut ist dick geworden wie Gel. Mhm. Und dann sind natürlich die unteren Bereiche nicht mehr mit Blut versorgt worden. Und dann, das muss dann amputiert werden, weil es abgestorben ist. Ne? Also wie tragisch und wie dramatisch. Da bist du in Urlaub und irgendein Insekt? Nee, stopp. Ich war im Urlaub und dann war ich eine Woche hier. Ja. Und dann war ich einfach, war auf einer Party, nächsten Tag aufgewacht und dann hatte ich halt so, Sommergrippe, Übelkeit, Ist schon klar, aber du warst eben in Urlaub und hast es dir da geholt, wahrscheinlich, ne? So. Das wird vermutet. Das wird vermutet. Nicht, genau. Mhm. Und dann bin ich halt Krankenhaus, Koma, 4 Wochen später aufgewacht, am ganzen Körper komplett geblutet, weil auch die ganze Haut abgeplatzt ist und weggeplatzt ist und ich musste transplantiert werden vom Rücken und eben dann war der Unterschenkel weg. Ne? Die Haut musste vom Rücken transplantiert werden. Vom Rücken abgenommen worden und ist praktisch auf Unterarme, Oberschenkel, Unterschenkel aufgesetzt worden. Das war alles weg, genau. Wie lange warst du im Krankenhaus? Im Krankenhaus war ich 2 Monate, dann war ich hinterher 9 Monate auf Reha, dann war ich ein Jahr daheim und jetzt bin ich nochmal auf Reha. Und jetzt ist so der Punkt, wo ich aus dem Rollstuhl eigentlich mich verabschieden kann. Ich brauche den nur vielleicht beim Tag mal eine halbe Stunde, wenn ich meine Stümpfe schone, aber ansonsten laufe ich. Und das ist, also das sind Prothesen, die du jetzt hast? Ich habe Prothesen, genau. Lauf derzeit noch an Krücken, also Unterarmgestützen. Ne? Die Knie und hast du noch? Ich habe beide Knie noch. Beide Knie noch. Ich stelle mir total das vor. Super. Also wichtig. Ja, glaube ich. Klar, sicher. Dennoch stelle ich es mir als Nicht-Betroffener ausgesprochen schwierig vor, dann mit 2 Prothesen gehen und laufen zu lernen. Ist ein Stück Arbeit. Ja. Ist ein Riesenstück Arbeit, weil du hast ein Riesenproblem. Du musst dein Gleichgewichtssinn um neu erlernen einfach, weil mir halt eben das Gelenk unten fehlt und die Muskeln, die deinen Gleichgewichtssinn jetzt steuern, genau, sozusagen. Genau. Ja. Das ist wie wenn du auf Stützen gehst. Wie lange hast du jetzt die Prothesen schon? Die Prothesen, habe ich die ersten bekommen schon im Dezember 2007, aber das... Ja, du ziehst immer an, hast immer eine Stunde an und ziehst dann wieder aus. Das ist ein langer Weg. Mhm. Ja. Der ist auch sehr schmerzhaft natürlich. Das hat auch viel mit Schmerzbewältigung zu tun und Zähne zusammenbeißen. Und sind die Schmerzen jetzt weg, wenn du die Prothesen anziehst und auf den gehst? Ja, mittlerweile ja. Also wenn ich lang laufe, dann merke ich schon, also wenn ich so 7-8 Stunden auf den Dingen unterwegs bin, dann tut es auch richtig gut hinzusetzen. Das kann ich mir vorstellen. Einen Sitz zu schätzen, ja. Der nächste Traum ist, dass die Krücken auch weggehen, dass ich komplett frei laufen kann. Aber das ist jetzt schon ein großer Fortschritt, so wie du es beschrieben hast. Auf alle Fälle, Es ist, das Bakterium ist somit jetzt verschwunden aus deinem Körper. Das ist, das war damals schon verschwunden. Wenn die das in Tübingen, das war Uniklinik Tübingen, Standing Ovations nochmal, echt, war voll geil, dass sie das hingekriegt haben. Mhm. Und du hast da auch relativ wenig Überlebenschancen. Das Ganze heißt Waterhouse-Friedrichs Syndrom und da hast du 10% so in diesem Leben. Also so dramatisch war das? Ja. Also die haben dann auch zu meiner Frau gesagt, das war's. Ja, also ich werde jetzt sterben. Und haben meinen Sohn aus dem Schullandheim zurückgeholt auf Sylt. Ja, weil sie gesagt haben, dass er sich noch verabschieden kann. Und haben mir dann aber ein Breitbandantibiotikum noch gegeben, so als letzte Rettung, weil sie gesagt haben, das war's jetzt eh. Wir versuchen das jetzt nochmal. Und das hat aber dann funktioniert. Ja. Könnte mir vorstellen an deiner Stelle, dass du damals wahnsinnig viel gegrübelt hast. Wo genau habe ich mir das geholt? War das so, dass du ganz viel darüber nachgedacht hast? Das war eigentlich kein Thema. Also am Anfang war das viel Traurigkeit und die Frage, warum ich eigentlich so? Stellt sich bei schweren Erkrankungen so, warum ich? Was habe ich verbrochen? Ja. Bis mein Vater irgendwann mal gesagt hat, vergiss das einfach, das ist eine unsinnige Frage. Ja, sicher. Letztendlich ist es Unsinn. Es ist ja natürlich und menschlich, dass man die Frage sich selbst stellt. Einher ging die ganze Sache ja eben mit Todesangst und großen Schmerzen auch, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das war danach, die haben ins Koma geschossen. Also ich bin praktisch ins Krankenhaus gekommen, ins Koma, 4 Wochen später aufgewacht, Füße weg, geblutet wie ein Schwein. Mhm. So sage ich das jetzt mal. Ne? Und dann stehst du natürlich auf viel, du stehst unter Opiaten. Also das ist natürlich schon ein Punkt. Du bist ja schon auch in der Traumwelt. Ich weiß da auch nur sehr wenig davon. Also was ein bisschen skurril ist, ich weiß noch ganz viele Komaträume. Ja, das sind ganz wilde Handlungsstränge. Ich habe da auch vielleicht irgendwann mal vor, wenn ich Zeit habe, ein Buch drüber zu schreiben. Mhm. Waren das eher so Albträume? Das waren Albträume, ja. Die hatten alle ein Thema gleich irgendwie in ganz verschiedenen Situationen, sehr skurrile Situationen, ja. Aber es ging immer darum, ich brauche ganz arg Hilfe und bekomme die aber nicht. Ich bin irgendetwas ausgeliefert, ja. Ich bräuchte Hilfe, aber ich bin allein, ich kriege diese Hilfe nicht. Also eine sehr bedrückende Zeit eben auch dann im Koma. Ja, auf alle Fälle. Furchtbare Zeit. Ja. Und meine Frau hat brutal zu mir gehalten. Die ist jeden Tag. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das war natürlich für den, du sagst, du hast einen Sohn. Wie alt ist der Sohn? Das ist mein Stiefsohn, der ist 16. Das ist natürlich dann für die Familie auch eine wahnsinnige Belastung. Deine Frau hat zu dir gehalten. Unglaublich. Ja, meine Frau hat zu mir gehalten. Super. Also ich ziehe da echt einen Hut davor. Ich lag im Krankenhaus. Ich war von oben bis unten schwarz-blau angelaufen. Meine Haut ist regelrecht am Körper verfault. Also es hört echt krass ab. Es war auch so. Ne? Und die kam jeden Tag zu mir, die hat mir im Koma Geschichte vorgelesen und so weiter und so fort. Also unglaublich, eine unglaubliche Leistung eigentlich. Also du bist salopp zu sagen, wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen, das kann man so sagen. Ne? Richtig, ja, richtig, genau. Viele Leute sagen ja, wenn sie so eine extreme Erfahrung gemacht haben, dass danach das Leben ganz anders ist als das Leben davor. Ist das bei dir auch so? Ja, ganz extrem. Inwiefern, also glaub, was würdest du sagen? Ich glaube nicht mehr an das Glück morgen, ich will das Glück heute einfach, verstehst? Mhm. Also ich sehe nicht mehr ein, mein Leben, sei es jetzt im Job, im Privaten, wie auch immer, mit Dingen zu verschwenden, meine Lebenszeit mit Dingen zu verschwenden, die ich eigentlich nicht will. Mhm. Ja, das macht keinen Sinn, weil ihr einfach weiß, es kann morgen vorbei sein. Und du bist jetzt warum so wie... soll ich nicht derjenige sein, der den Herzkasper kriegt? Das liest du jeden Tag in der Zeitung. Ja, genau. Völlig richtig. Ja, aber man glaubt immer, weißt du, das ist immer so, erwischt ja nur alle anderen, mich erwischt es ja nicht. Mhm. Ja. Und dieser Zahn ist mir gezogen worden. Mhm. Ja. Genau. Ich finde interessant, was du sagst, dass man die Zeit nicht verschwenden soll. Das denke ich auch ganz oft, wenn ich irgendwas Unsinniges mache, dass ich denke, das ist jetzt meine Lebenszeit, die ist unwiederbringlich verloren. Und die möchte ich nicht dafür verschwenden. Ich möchte nur Dinge tun, die richtig sind und die schlüssig für mich sind. Genau, ja. Das ist der Punkt dabei. Natürlich macht man immer irgendwie mal Dinge, auf die man gerade keinen Bock hat oder sonst irgendwas. Ja. Aber grundlegend will ich da dahinter stehen, was ich tun, was ich mache. Was machst du beruflich? Ich habe vorher Motorräder repariert, das ist jetzt vorbei. Das ist vorbei. Und will jetzt eine Umschulung machen zum Webdesigner. Das ist so auch ein Traum, den ich mir verwirkliche. Ah ja, das ist unser nächstes Gespräch, dann vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht. Okay. Sag mal gucken, ja. Stefan, was ich gerade noch fragen wollte, nach dieser extremen Erfahrung, hat das spirituell etwas mit dir auch verändert? Also bist du vielleicht eher ein gläubigerer Mensch geworden, als du es vorher warst? Ich denke wesentlich mehr drüber nach, ja. Warst du vorher gar nicht gläubig? Doch, eigentlich, es geht so. Also es ist der Punkt, ich glaube an eine höhere Macht, wobei ich mir relativ wenig Gedanken drüber gemacht habe. Ich war vorher sehr arg mit vielem in mir selbst gefangen, in einem Job, auf den ich eigentlich keinen Bock hatte und viel mit mir beschäftigt irgendwie. Mhm. Und mit Kleinkram, so nenne ich das mal, und habe wenig über den Tellerrand hinausgeschaut. Mhm. Und das will ich gerade, das mache ich auch gerade. Ja. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, wesentlich mehr nur der Meinung, dass es irgendetwas gibt. Ich will es nicht bezeichnen, weil ich denke, durch eine Bezeichnung man kann es nimmst auch nicht du ihm etwas. Ja, das finde ich auch. Es gibt keine Begrifflichkeit dafür. Richtig, das können wir nicht erfassen, das müssen wir auch nicht erfassen. Genau. Ja. Ja. Aber ich merke, dass es dir jetzt gut geht, dass du glücklich bist zurzeit. Mir geht's unglaublich gut und wir haben wahnsinnig viel Leute drauf hat, die ich auf der Reha kennengelernt habe, die es viel ärger erwischt hat wie mich. Ich habe einen Typen kennengelernt, der war im Rollstuhl, der hat nur noch den Kopf bewegen können und dann so einen Elektrorollstuhl, den er mit so einem Ball gelenkt hat, den er mit dem Kim gesteuert hat, der Fritz. Und der war total geil drauf, weißt du? Der hat Spanisch gelernt, weil er nach Spanien in den Urlaub wollte mit seinem Pfleger. Und da sage ich, hey Fritz, wie willst du das hinkriegen? Das ist mir egal, ich fliege mit meinem Pfleger in zwei nach Spanien, das haben wir ausgemacht. Ich lerne jetzt Spanisch, das kriegen wir schon irgendwie klar. Und das fand ich total abgefahren einfach. Absolut, weißt du? Von jemandem, wo du, wo Leute irgendwie sagen, ja, das ist ja nicht mehr lebenswert, das Leben. Ja, und Fritz war das wurscht. Ja. Er hat gesagt, jeder Tag ist ein Geschenk und das nehme ich an. Und das fand ich sehr, sehr geil einfach. Lieber Stefan, schön, dass du angerufen hast. Das hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Schön, dass du so eine tolle Sendung machst im Übrigen. Dankeschön. So, dann wünsche ich dir noch was. Ja, ich wünsche dir auch weiter alles Gute. Ja, und, vielleicht mache ich dir mal eine Webseite als Geschenk. Na, das wäre doch toll. Ich melde mich wieder bei dir. Ne? Das wäre sehr nett. Danke. Wenn ich so weit ist, dass ich das kann, gell? Alles klar, lieber Stefan. Alles Gute. Klar, tschüss. Was, ne? Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Das ist unsere kostenfreie Nummer für euch und unser Thema heute, verwirklichte Träume. Welche Träume habt ihr euch schon verwirklicht? Was war der größte Traum, den ihr vielleicht lange gehegt und gepflegt habt, aber es ist nie irgendwie real geworden? Und jetzt ist es aber so und ihr seid sehr froh und vielleicht auch sehr stolz darauf. 0800 220 5050. Susanne, 65. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Susanne. Ich kann es kaum glauben. Ich rufe dich aus Ägypten an. Nein! Ja. Wie spektakulär. Stell dir mal vor, wir können euch so toll empfangen und es ist ganz wunderbar. Und ich freue mich so, dass der WDR sich solche Mühe gemacht hat. Das ist ja super. Empfangt ihr uns via Fernsehen oder Radio? Nein, Fernsehen. Im Fernsehen sogar? Ich habe ja eine Satellitenschüssel. Ach. Naja, ohne das deutsche Fernsehen könnte ich gar nicht existieren. Na, ich dachte, das wäre übers Internet, dass du Internet uns eins live hörst. Nein, das ist ja toll. Ich kriege fast alle Programme hier. In Ägypten. Ägypten, okay. Ist das jetzt, hat das schon mit unserem Thema zu tun? Ja, na klar. Erzähl. Und zwar ist es die Liebe. Die Liebe, hat dich nach Ägypten verschlagen. Ja, das hast du heute noch gar nicht angesprochen. Nee, noch gar nicht, stimmt. Und zwar begann mein Traum am 24.04.64 und ist am 28.07.68 in Erfüllung gegangen. Erzähl. Und zwar, ich war Studentin an der Humboldt-Uni in der damaligen DDR. Ja. Und die Uni hat einen internationalen Ball veranstaltet. Und zu diesem Ball hatte ich eine Karte bekommen und bin dort auch hin. Und da war natürlich internationales Publikum und es kamen drei gut aussehende südländische Männer, die sich an unseren Tisch setzten. Wir kamen ins Gespräch und natürlich, wo seid ihr her? Wo kommt ihr her? Ja. Aus Ägypten. Der sagte aus Ägypten, ich war hin und weg. In der Zeit war das ja ganz weit weg irgendwie, ne? Nee, als Kind. Ich habe mich für alte Geschichte interessiert, für die alten Römer, für die alten Griechen, für die alten Ägypter. Ja. Und wollte immer nach Rom und auf die Akropolis und unbedingt die Pyramiden sehen. Ja. Jetzt sagte mir dieser Herr, er käme aus Ägypten. Mhm. Natürlich war der Abend gelaufen. Ne? Mhm. Ich war verknallt in den. Mhm. Und wir haben getanzt, wir haben uns unterhalten. Und seit dem Tag haben wir uns natürlich jeden Tag getroffen. Er war aus Ägypten gekommen zum Promovieren. Ach so, ja. Und an der Humboldt-Uni, in Berlin. Was hast du studiert? Ich habe Geschichte und Musikpädagogik studiert. Und er? Und er Landwirtschaft. Landwirtschaft? Ja, ja. Ja, so, wie ging's weiter? Wir haben uns täglich gesehen. Es war, wie gesagt, Liebe auf den ersten Blick. Er war charmant, er war eben ein Traummann. Mhm. Und das ging eine ganze Weile. Er erzählte mir, dass es nicht möglich wäre, eine ausländische Frau zu heiraten, da er das nicht durfte während seiner Promotion in Deutschland. Mhm. Und außerdem wäre er verlobt mit seiner Cousine in Ägypten. Mhm. Das war so eine arrangierte Verlobung, denn das Geld sollte in der Familie bleiben und wie das so ist. Mhm. So, naja, jedenfalls. Es ging 2 Jahre, wir sind auch zusammengezogen und nach 2 Jahren war er fertig und musste zurück. Oh je. So, und dann ging das große Heulen los. Das glaube ich. Ihr habt dann in Berlin zusammengezogen? Wir sind in Berlin zusammengezogen, ja. Ich habe dann noch ein Jahr studiert, war dann fertig Und aber er hat es nicht ausgehalten. Er war Gastprofessor an einer Universität in Irak, konnte mich also in den Semesterferien besuchen. Mhm. Und wir haben uns für eine Hochzeit, um eine Heirat bemüht. Mhm. Wurde dann natürlich abgelehnt. Ja, eine Heirat In der DDR. In der DDR, ja. In der DDR, ja. Wurde natürlich abgelehnt. Ja. Und dann fing man an, mich zu durchleuchten, wer ich wäre und. Mhm. Er musste dann wieder zurückkommen, dann wieder. Und es ging hin und her. Mhm. Und es wurde ständig abgelehnt und hinausgezögert, denn es sollte ja, man hatte vielleicht Angst, dass es bloß eine Scheinehe wäre. Mhm. Und dann... Jetzt bin ich aber gespannt, wie ihr zusammengekommen seid. Ja. Erzähl. Dann hat er die Idee gehabt, an den Ulbricht damals, der damals Staatspräsident war von der DDR, einen lieben blumenreichen oder blumengeschmückten Brief zu schreiben und an sein großes Herz appelliert hat. Und dieser Brief ist tatsächlich angekommen und wir haben die Genehmigung gekriegt. Wie spektakulär. Wir haben innerhalb von 3 Tagen geheiratet. Ich hatte natürlich mein Kleid fertig und es war alles fix und fertig. Ich war so fest davon überzeugt, dass wir heiraten können. Ja. Wir haben geheiratet und nach einem Monat musste ich ausreisen. Du musstest oder ich durftest? Ich musste ausreisen. Du musstest. Nein, ich musste. Du musstest, ach so. Ich musste die DDR verlassen, denn er war ja in Ägypten ansässig. Ah. Beziehungsweise in der Zeit im Irak. Ich ging 2 Jahre nach dem Irak, kam dann nach Ägypten und seitdem lebe ich hier in Ägypten. Und hast dann all deine Verwandten und Freunde dann alles hinter dir gelassen? Alles hinter mir gelassen. Ich bin die einzigste Tochter. Meine Eltern haben natürlich immer die Hoffnung gehabt, dass wir wieder zurückkommen. Aber das ging nicht. Und Jetzt lebst du seit 1968 in Ägypten. Seit 68 verheiratet. Mit demselben Mann noch? Mit dem gleichen Mann. Ja. Wir haben 3 wundervolle Kinder. Was machst du in Ägypten? Ich habe in Ägypten als Englischlehrerin gearbeitet, lange Jahre, 22 Jahre in einer Privatschule. Ja. Dann waren wir 5 Jahre in Kuwait. Dort habe ich als Musiklehrerin in einer arabischen Schule arabischen Kinder Musik unterrichtet. Kannst du dir das vorstellen? Verrückt. Es ging. Ja. Hast du diesen großen Schritt, den du damals dann 1968 gemacht hast, hier bereut? Nein. Nie. Und du bist in Ägypten in dieser ganz anderen Kultur auch vollkommen heimisch geworden? Ja, denn ich wurde so gut aufgefangen von einer Familie, die alles für mich getan haben. Die sagten, die hat ihre ganze Familie alleine gelassen und sie dort gelassen und ist jetzt alleine hierher zu uns gekommen. Naja, und sie haben ja gesehen, wir haben uns beide gut verstanden und mein Mann hat mich geliebt, ich habe meinen Mann geliebt und dadurch gab es keine Schwierigkeiten. Ja. Ich habe sogar mit meiner Schwiegermutter und der Schwägerin 8 Jahre zusammen in einer Wohnung gelebt. Ach, das ist ja toll. Also, das heißt, du bist als Ausländerin in Ägypten gut aufgenommen worden, das kann man so sagen. Ja. Nun ist die Stellung der Frau in arabischen Ländern ja nicht mit der zu vergleichen in unseren Ländern. Wie bist du damit zurechtgekommen? Ja, ich bin damit sehr, sehr gut zurechtgekommen. Ich trage kein Kopftuch. Ja. Ich bin noch nie angeeckt worden. Wir leben nicht in der Hauptstadt, wir leben im Delta in einer Provinzstadt. Ja. Die Leute sind nett, sind freundlich. Es überhaupt zuvorkommt. Es gibt keinerlei Diskrimination. Das klingt sehr gut. Ist überhaupt nicht. Oder man fragt mich, du betest dir denn nun alle jeden Tag oder. Mhm. Ich sage, nein, ich bete nicht. Ja, bist du denn Muslima geworden? Ich bin Muslima geworden. Du bist Muslima geworden? Ja, ich bin Muslima. Wolltest du das oder war das schon? Du wolltest es. Ich wollte es. Mein Mann hat nie darauf gedrängt, dass ich das werde. Hast dich jetzt auch so arrangiert, dass es für dich gut ist? Denn ich sage, es gibt nur einen Gott und ob der nun Allah heißt oder Gott, das ist ja nun egal. Ja. Sogar meine Mutter ist hergekommen. In ihren letzten Jahren hat sie bei uns gelebt, bis sie gestorben ist und wurde auch hier auf einem islamischen Friedhof begraben. Ach. Bist du denn nach der Wiedervereinigung auch schon mal in Deutschland gewesen? Ja. Also ich fahre regelmäßig. Mhm. Ich fahre regelmäßig. Und du hast noch Bekannte oder Verwandte? Ich habe Bekannte und mein Sohn arbeitet in Holland und verbinde das dann gleich immer mit einem Besuch nach Deutschland. Aber wenn ich dich jetzt frage, Susanne, was ist deine Heimat? Was sagst du? Ach, Das ist schwer zu sagen. Ich sage, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Aber ich werde im Inneren werde ich immer Deutsche bleiben. Mhm. Mhm. Obwohl ich die Sprache kann, obwohl ich die Gebräuche beachte und das alles. Mhm. Aber Deutsche werde ich immer bleiben. Aber du wirst nie mehr zurückkommen? Nein. Nee, das ist ganz klar. Es sei denn, dass Ägypten so wird wie der Iran. Also ich glaube, dann könnte ich nicht mehr hier leben. Ja, gibt es da Anzeichen so innenpolitisch? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, wenn der Mubarak mal nicht mehr... Also man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Mhm. Gerade die Frauen in Ägypten sind so fortschrittlich. Mhm. Ich meine, wenn immer über die Diskrimination der Frau gesprochen wird, ich merke das in Ägypten nicht. Die Frauen haben leitende Positionen in es gibt Ministerinnen, Schulleiterinnen und so weiter. Ja. Ich fahre. Ich habe auch keinerlei Ampelbeleien bekommen oder irgendwie. Mhm. Ich fahre mein eigenes Auto. Ich gehe auf den Markt. Ist schon verrückt. So integriert in einer Gesellschaft dann guckt die Susanne WDR Fernsehen abends und verfolgt unsere Sendung. Das ehrt uns sehr. Susanne, das war eine tolle Geschichte. Das ist ja wirklich eine Geschichte wie aus einem Film, die du uns jetzt erzählt hast. Ja. Ich freue mich, dass du so viel Glück gehabt hast und dass es dir gut gegangen ist. Ja, ich danke auch dem lieben Gott, dass ich so viel Glück gehabt habe. Und ich hoffe auch, dass es noch eine Weile so bleibt. Und alles Liebe und alles gut. Ich habe übrigens neulich mit einem Freund über Ägypten gesprochen, ich war noch nie in Ägypten und der schwärmte mir so sehr vor von Ägypten. Ja. Er hat mal eine Nilfahrt gemacht und er sagt, das Licht doch, das wäre so unfassbar schön. Ja, bloß wenn du nach Ägypten kommst, du siehst nicht das richtige Ägypten. Es gibt ja viel Armut, es gibt viel Dreck Korruption, Vetternwirtschaft und das ist das Schlimme. Also, ich bedanke mich für den Anruf. Schöne Grüße nach Ägypten. Danke. Dir und deiner Familie alles Gute. Danke. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüssi. Mensch, heute sind wir ganz international. Südfrankreich, Ägypten. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Mirjan, 54, guten Morgen. Ja, guten Abend oder guten Morgen. Nee, Marian. Marian, genau. Hallo. Mann, jetzt habe ich aber alles ganz falsch ausgesprochen. Marian, 54. Echt? Von wo rufst du an? Aus Deutschland? Ich rufe aus Deutschland an. Na gut. Ganz profan. Ganz ja. Marian, was ist dein Traum, der in Erfüllung gegangen ist? Ja, das war ein Kindheitstraum. Ich wollte unbedingt fliegen lernen. Ja. Nur das Problem war, als ich das 1995 mir erfüllt habe, diesen Traum, war ich im Endstadium AIDS. Oh. Ja. Also fliegen lernen heißt mit so einem kleinen Segelflieger oder mit so einem Propellermaschinchen? Einmotorige Maschine, Keine Motormaschine. Das hast du 1995 seinen Flugschein gemacht. Ja. Aber es ging dir gesundheitlich ganz schlecht. Es war absehbar, dass ich eigentlich nur noch eine Perspektive von einigen Monaten hatte. Aber ich wollte mir diesen Kindheitstraum verwirklichen, denn ich habe mir gesagt, bevor du die ganz große Reise antrittst, das tust du nicht ohne die irdische Lizenz zu fliegen. Durfte man diesen Flugschein machen, wenn man erkrankt ist? Nein. Nein, du hast es nicht erzählt, oder wie? Meiner Frau schon. Ah ja, aber... Nein, gut, aber ich hab den Pilotenschein dann nicht in Deutschland gemacht, sondern in Südafrika. Ach so, ah ja. Ja. Also erstmal freue ich mich riesig, dass wir bei dir reden. Das heißt, es ist gut gegangen, du bist nicht verstorben und du hast die Krankheit in einer gewissen Weise im Griff. Die Krankheit habe ich jetzt im Griff. Mhm. Ich war seinerzeit einer der ersten, der von den neuen Therapieformen profitieren konnte. Also dank die Medikamente einzunehmen? Ja, richtig. Mhm. Dank eines sehr mutigen Arztes. Der diese Medikamente mir gegeben hat, obwohl sie in Deutschland noch nicht zugelassen waren. Ach so. Und es hat alles wunderbar geklappt. Das heißt, ohne diesen Arzt wärst du verstorben? Ohne diesen Arzt wäre ich verstorben und als Kassenpatient wäre ich auch verstorben, ja. Ja, das ist bitter und schlimm zu hören. Ja. Ja. Ja. So, hast du dir damals schwer krank in Südafrika diesen Traum erfüllt und hast den Flugschein gemacht? Ja. Beschreib das mal, als du ihn dann hattest, wie das war. Wie soll man das beschreiben? Ich habe geheult. Mhm. Es war ein Kindheitstraum und auf den Punkt hatte ich eigentlich zugearbeitet und ich wollte es mit aller Gewalt und hat mich auch über vieles hier hinweggesetzt. Ich war seinerzeit nach Geschäftsführer einer Firma und ich wusste auch, was passiert und hatte den Verkauf eigentlich unter Dach und Fach und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Jetzt machst du es. Warst du denn gesundheitlich überhaupt in der Lage, dann nach Südafrika zu fahren? Das ist alles sehr anstrengend. Weißt du, Domian, wenn man etwas will, schafft man es nicht. Wie lange hast du gebraucht für den Flugschein, bis du ihn hattest? 5 Wochen. 5 Wochen? Ja. Und dann bist du über Südafrika gekurvt? Ja, es war wunderschön. Ja. Das ist heute auch meine große Liebe dort, Südafrika, der ganze Kontinent, der nun von dieser Krankheit auch wirklich gestraft ist. Mhm. Und bin danach auch einige Male da gewesen, habe also auch Freunde, die dort in Soweto mit AIDS-Kranken arbeiten, die ich dann auch besuche. Und für die ist es unglaublich, wie es mir geht. Mhm. Und kannst du rekonstruieren, wo du dich infiziert hast und durch was du dich... Ich habe mich bei einer Prostituierten infiziert, das war 1985, also eigentlich zu der Zeit, wo man es hätte wissen müssen, dass man vorsichtig sein muss. Du bist heterosexuell? Ja. Ja. Mhm. Gut. Verstand ausgeschaltet und dann ist es passiert. Ja. Gab es denn danach, nachdem du dann die Medikamente genommen hattest, auch noch mehrere Hochs und Tiefs oder ging es permanent nach oben? In dem Jahr 1996 gab es also nochmal einen schweren Rückschlag. Ich hatte mir noch eine zusätzliche Infektion eingefangen, sehr böses Ding. Mhm. Und damals habe ich meinen Arzt auch sehr gefordert. Ich war bis dahin nicht einen Tag im Krankenhaus gewesen und habe mich dann auch geweigert, ins Krankenhaus zu gehen, sodass ich ihn genötigt habe, das in der Tagesklinik zu absolvieren, was also normalerweise auf der Intensivstation hätte stattfinden müssen. Daran siehst du auch, also wenn ich was vorhabe, mache ich es. Ich muss das auch nochmal sagen, wenn man so schwer krank ist und die Ärzte einen fast schon aufgegeben haben, dann zu sagen, mein Traum ist es, einen Flugschein zu machen und nach Südafrika zu fliegen und doch diesen Schein zu machen, ist fantastisch. Also Hut ab. Das scheint ein sehr starker Mann, ein sehr starker Typ zu sein. War gut. mal so. Nein, aber ich denke, ich habe mich dann also auch mit meinem Arzt und auch mit meiner Frau, die ist auch Ärztin, drüber unterhalten. Die haben auch beide gesagt, hätten wir dich damals nicht ziehen lassen, dann wärst du uns sofort gestorben. Ja. Tolle, auch eine sehr tolle Geschichte, Marian. Ich danke dir sehr, dass du uns das erzählt hast. Ja. Und wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin und beste Gesundheit. Machen wir. Alles Gute, auf Wiederhören. Gut. Tschüss. Und hier ist der Julian, 22. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen. Hi. Ja, Julian, hi. Was ist alles fit? Bitte? Alles fit? Alles fit, bei dir hoffentlich auch. Ja, geht so, ne? So, was ist der Traum, den du dir erfüllt hast? Ja, ich habe mir einen Manta BI-200 gegönnt. Weiß nicht, ob du den kennst? Ja, natürlich kenne ich das. Ich habe von Irmstein nur 200 Stück von gebaut. Ja. Und, wie folge. Also ich habe eine Schrauberwerkstatt mir mehr oder weniger aufgemacht. Ja. Bei unserer Nachbarin auf so einer Bauernscheune. Und dann hatte sie dann noch so ein I-200 stehen von ihrem Mann. Ja, das Schöne daran war, sie wollten mir schenken. Ja. Ich habe natürlich gesagt, bei dem Wert, ne, es gibt nur noch 200 Stück gehabt da damals. Hin und her und dann habe ich ihr dann den für 300 Euro abgekauft, wollten mir eigentlich schenken. Ja. Und habe ihn jetzt komplett wieder neu fertig gemacht, also komplett wirklich so wie er früher war von Insta. Und er fährt? Ja, sicher, er hatte damals nur 60.000 runter. Ja. Und ich sag mal, der Tacho ging schon über 100.000 und aber er hatte komplett nur 60 runter. Aha. Und die Karre habe ich komplett neu fertig gemacht. Ja. Ich fahre natürlich auch zu jedem Opel-Treffen damit, ist klar. Super, welche Farbe hast du? Blau. Blau. Tiefblau, hellblau? Nein, tiefblau. Tiefblau. Ja, der Fuchs hängt auch dran und ein richtig toter, ausgestoppter Fuchs ist hinten auf uns. Ein tiefblauer Manta. Das finde ich sehr cool. Ja, das ist einfach mal geil. Wie lange hast du dran gebastelt und geschraubt? Bestimmt 2 Jahre habe ich dabei gesessen. Ach, so lange. Ja. Und kannst du das denn alles? Bist du Kfz? Nee, ich bin Spielzutrockon. Ja. Und ich muss jetzt ein bisschen fahren. Also ich komme aus Ostwestfalen. Ja. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Österreich. Achso, du bist gerade unterwegs auch. Im LKW. Nee, mit dem Sprinter. Achso. Aber du hast ein Händchen für Autos und konntest dann an dem Manta sehr viel selbst machen. Ja, und mein Onkel, der ist Opel-Händler. Der hat mal checken lassen. Ja. Und der Hit ist, es gibt nur noch 16 Stück auf der Welt davon. 16 und, Stück nur noch? Ja, und ich könnte mir auf gut Deutsch gesagt damit einen neuen Insignia kaufen. Oder nee, mach es nicht. Nein, ja, mach oder, es nicht. Ja, oder besser gesagt, tauschen den Wagen. Also, nein. Also den behalte ich auf jeden Fall. Ja, musste. Finde ich absolut toll. Hast du eine bessere Schnitte bei Mädels mit dem Auto als vorher? Ganz ehrlich, ja. Ich glaube es wirklich. Sie finden es einfach nur alle Kult, das Ding. Und ja. Das ist einfach genial. Hast du eine Freundin im Moment? Ja, habe ich. Ja, aber ist sie wahrscheinlich ein bisschen neidisch oder eifersüchtig, wenn du dich so viel mit dem Auto beschäftigst, oder? Ja, es geht. Wir haben uns noch einen zweiten Wunsch erfüllt. Wir haben uns dann ein bisschen gespart und alles. Und klar, wenn irgendwelche Treffen waren, haben wir den ausgestellt. Ja, sag schnell. Und, ja, ganz kurz. Und jetzt hat sie einen Manta A GTE. Ah, sensationell. Jetzt müssen wir Schluss machen. Julian, schön, dass wir gesprochen haben. Alles Gute. Ja, ganz. Sendung ist vorbei, mein Lieber. In der Technik, Henrik Hage. Und wir sind morgen wieder da mit einer freien Themennacht. Ein Radio ist live, eine Welt der Fernsehen. Gute Nacht. Bis dahin. Ciao.